Das sind die aktuellen Themen. Überfall an Nienburger Tankstelle, Umbenennung zu Susanna-Abraham-Platz und Rückrundenstart in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Vertreter der Nienburger Schulen, der Polizeiakademie und des Vis-a-vis haben sich vor kurzem zusammengetroffen. Gesprächsthema war weiterhin die optimale Verteilung der Schwimmbahnen. Die anfängliche Kritik seitens der Schulen wurde stadtseitig angenommen. Die Anwesenden waren sich einig darüber, dass Anfang nächsten Jahres in gleicher Runde die Bahnvergabe für das zweite Schulhalbjahr vereinbart werden sollte. Diese Treffen sollten zukünftig regelmäßig stattfinden, um sich gemeinsam und gleichberechtigt abzustimmen. Die nördliche Mühlenstraße in Nienburgs Innenstadt wird zu Susanna-Abraham-Platz umbenannt. Dies beschloss nun der Stadtrat. Susanna Abraham war eine jüdische Nienburger Kauffrau im 19. Jahrhundert. Ideengeber Peter Schmidthüsen ist zufrieden. Mit dem Platz rund um den Spargelbrunnen sei endlich ein angemessener Ort gefunden worden, so der Fraktionsvorsitzende des Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, noch in dieser Ratsperiode einen Platz nach Susanna Abraham zu benennen. Und ich bin eigentlich auch den Fraktionen dankbar, die vielleicht sogar ein bisschen skeptisch waren, ob das der richtige Ort ist, dass sie sich enthalten haben. Der Platz selber ist ein guter Ort, er ist zentral gelegen. Viele Menschen kommen dort vorbei und wenn da dann auch noch das Straßennamensschild mit einigen Erklärungen ausgehängt wird, dann ist das, glaube ich, eine angemessene Würdigung der Person Susanna Abraham am richtigen Ort. In den Abendstunden des Mittwoch kam es zu einem Raubüberfall auf die Tankstelle in der Hannoverschen Straße in Nienburg. Zwei maskierte sowie bewaffnete Täter erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß. Der eine Täter wird als groß und dünn beschrieben. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine Jeans und schwarze Turnschuhe. Sein Mittäter war kleiner und korpulent. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen und einer Bauchtasche bekleidet. Die Nienburger Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Aufgrund des Wetters sind viele Partien des kommenden Spieltags in der Fußballkreisliga fraglich. Die meisten Plätze sind fast nicht bespielbar. Angesetzt sind in jedem Fall folgende Spiele. Intercomater Nienburg spielt im Stadtderby gegen den ASC Nienburg. Ein ebenso wegweisendes Spiel findet bei Kreuzruck-Hodesdorf statt. Die Elf um Trainer Heiner Stronk empfängt den TuS Lese. Amtierender Herbstmeister ist der VfL Mönchehagen. Im Südkreisduell muss der VfL zum TSV Loccum. Verfolger Eistrup empfängt Liebenau. Weiterhin spielt Stöcksel gegen Rodewald, Haßbergen gegen Rehburg, Seppenhausen-Walge trifft auf Steierberg und Husum auf den SV Nendorf. Anstoß aller Partien ist Sonntag um 14 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.